Einladen möchten wir Sie heute Abend zu unserem Hörspiel Lissabonner Requiem, nach dem gleichnamigen Roman des italienischen Schriftstellers Antonio Tabucchi. Das Hörspiel bildet den Auftakt unserer Reihe Großstadtbilder hier auf NDR Kultur. Bis zum Sommer möchten wir Ihnen regelmäßig Hörstücke vorstellen, die das Thema Stadt in unterschiedlichen Facetten und Spielarten akustisch spiegeln. Städte oder Metropolen sind und waren immer auch Orte der Literatur, der Imagination und der Sehnsucht. Manche Städte sind eng mit dem Namen großer Schriftsteller verknüpft, so Lissabon mit dem des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa. Noch heute kann man ihm in der Altstadt Lissabons begegnen. Dort, an seinem alten Lieblingsplatz vor dem Café A Brasileira zur Brasilianerin, sitzt der Dichter mit dem melancholischen Gesichtsausdruck und den runden Brillengläsern, verewigt als Bronzestatue an einem kleinen Tischchen, und schreibt. Der 1935 verstorbene Schriftsteller gehört zu den wohl rätselhaftesten Schriftstellern der literarischen Moderne. Zeitlebens versteckte er sich und sein Werk hinter einer Vielzahl von erfundenen Namen mit jeweils eigener Biografie und eigenständigem Werk. Pessoa, dessen Name Person und Maske aber auch niemand bedeuten kann, nannte sie seine Heteronyme. Der Schriftsteller Antonio Tabucchi, ein fundierter Kenner und Herausgeber der Werke von Pessoa, ist ein Seelenverwandter des Dichters. In seinem Lissabonner Requiem hat er ihm sein literarisches Denkmal gesetzt. Es trägt, und dies ist zum Verständnis nicht ganz unwesentlich, den Untertitel »Eine Halluzination«. Lissabonner Requiem von Antonio Tabucchi. Der Typ kommt nicht mehr. Und dann dachte ich, ich kann ihn doch nicht Typ nennen. Er ist ein großer Dichter, vielleicht der größte Dichter des 20. Jahrhunderts. Inzwischen ist er seit vielen Jahren tot. Ich muss ihn mit Respekt behandeln. Besser gesagt, mit höchstem Respekt. Die Sonne brannte, die Spätjulisonne, und ich dachte noch, ich bin im Urlaub dort in Azeitau, im Landhaus meiner Freunde ging es mir so gut. Warum habe ich mich bloß auf dieses Treffen hier an der Mole eingelassen? Das Ganze ist doch absurd. Er hatte 12 gesagt, aber vielleicht hatte er 12 Uhr Mitternacht gemeint. Geister erscheinen immerhin um Mitternacht. Ich stand auf, ein glühend heißer Tag. Ich dachte, was mache ich hier am letzten Sonntag im Juli? Ich ging zum Santosch, vielleicht war es dort im Park ein wenig kühler. Benfica hat gewonnen. Der Park war menschenleer, nur der Zeitungsverkäufer stand vor seinem Kiosk. Haben Sie es in der Zeitung gelesen? Ein Nachtmatch in Spanien, ein Benefizspiel. Ich kaufte mir die Zeitung Abola und suchte mir eine Bank. Ich las gerade, wie es dazu gekommen war, dass Benfica das entscheidende Tor gegen Real Madrid geschossen hatte. Guten Tag. Guten Tag, ich bräuchte Ihre Hilfe. Hilfe? Wozu? Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Seit 2 Tagen hast du dir keinen Schuss gesetzt. Es ist dasselbe. Es ist wie Essen. Zumindest für mich. Im Prinzip bin ich für alle Drogen, leichte wie schwere, aber nur im Prinzip. In der Praxis bin ich dagegen. Ich bin ein bürgerlicher Intellektueller voller Vorurteile. Ich akzeptiere nicht, dass Sie in diesem Park Drogen nehmen und Ihren Körper auf erbärmliche Weise zur Schau stellen. Entschuldigen Sie, aber das ist gegen meine Prinzipien. Ich könnte gerade noch tolerieren, dass Sie zu Hause Drogen nehmen, in Gesellschaft gebildeter und intelligenter Freunde und dabei Mozart oder Erik Satie hören. Apropos, gefällt Ihnen Satie? Ist das ein Freund von Ihnen? Nein, das ist ein französischer Musiker aus der Epoche des Surrealismus. Los, zweimal durch Kudosch. Ich bin auf Entzug. Sie sind böse. Ich könnte ja auch aggressiv werden. Ich könnte Sie bedrohen, mich tatsächlich wie ein Drogensüchtiger aufführen. Und Sie wollen mir noch nicht mal 200 der Skudosch geben. Unglaublich. Außerdem sind die 100er Scheine hübsch. Da ist Pschor drauf. Apropos, gefällt dem Herrn Pschor? Und wie er mir gefällt. Aber ich glaube, ich bin ein wenig durcheinander. Ich komme gerade von der Alcantara-Mole, aber da war niemand. Wahrscheinlich werde ich um Mitternacht noch einmal hingehen. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ich verstehe gar nichts. Danke. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich lehnte mich auf der Bank zurück. Morgen ist Ziehung. Möchten Sie ein Los kaufen? Augenblick. Wir haben uns doch schon irgendwo gesehen. Sie sind der hinkende Losverkäufer. Natürlich sind wir einander schon begegnet. Wo? Ich weiß nicht. Im Augenblick könnte ich es nicht sagen. Ich habe ein absurdes Gefühl. Ich glaube, ich kenne Sie aus einem Buch. Aber vielleicht ist die Hitze oder der Hunger daran schuld. Hin und wieder spielen einem die Hitze oder der Hunger solche Streiche. Ich habe den Eindruck, der Herr ist ein wenig verrückt. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber Sie kommen mir ein wenig verrückt vor. Nein, das Problem liegt woanders. Das Problem besteht darin, dass ich nicht einmal weiß, warum ich hier bin. Es ist, als ob ich halluzinierte. Ich könnte nicht einmal erklären, was ich Ihnen da erzähle. Sagen wir, ich war in Aceitau. Kennen Sie Aceitau? Ich war im Landhaus von Freunden. Ich lag unter einem großen Baum, der dort steht. Ein Maulbeerbaum, glaube ich. Ausgestreckt in einem Liegestuhl und las ein Buch, das ich sehr liebe. Und auf einmal war ich hier. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Es war das Buch der Unruhe. Sie sind der hinkende Losverkäufer, der Bernardo Suarez vergeblich auf die Nerven ging. Genau, daher kenne ich Sie, aus diesem Buch. Die Unruhe kenne ich auch. Auch ich habe den Eindruck, ich sei einem reich illustrierten Buch mit üppig gedeckten Tafeln und prächtigen Salons entsprungen. Aber der Reichtum ist inzwischen verloren gegangen. Und Bernardo war mein Bruder. Bernardo Antonio Pereira de Melo, er hat das Vermögen verpulvert. London, Paris und Weiber. Und so wurden die Landgüter um ein Spottgeld verscherbelt. Bald war kein Geld mehr auf der Bank. Und ich stehe nun da und verkaufe Lose. Ah. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich möchte ein wenig lesen. Er holte die Zeitschrift Esprit aus der Tasche und begann zu lesen. Ich lese den Aufsatz eines französischen Philosophen über die Seele. Seit einiger Zeit wurde nicht mehr von ihr gesprochen. Aber jetzt scheint sie wieder einmal in Mode zu kommen. Sie wird wiederentdeckt. Ich bin nicht katholisch, aber ich glaube an die Seele als an etwas Lebendiges und Kollektives. Vielleicht im Sinne Spinozas. Glaubt der Herr an die Seele? Sie ist eines der wenigen Dinge, an die ich glaube. Zumindest jetzt, in diesem Park. Meine Seele hat mir das alles eingebrockt. Oder vielleicht war es mein Unbewusstes, denn mein Unbewusstes hat mich hierher geführt. Halt! Das Unbewusste. Was meinen Sie damit? Das Unbewusste ist eine Angelegenheit des Wiener Bürgertums um die Jahrhundertwende. Wir aber sind Südländer. Wir sind Teil der griechisch-römischen Kultur. Mit Mitteleuropa haben wir nichts zu tun. Entschuldigen Sie, wir haben eine Seele. Genau, aber auch ein Unbewusstes. Ich meine, inzwischen habe ich ein Unbewusstes. Das Unbewusste holt man sich wie eine Krankheit. Ich habe mir den Virus des Unbewussten geholt. So was passiert. Hören Sie, möchten Sie tauschen? Ich gebe Ihnen Esprit, Sie leihen mir Ihre Zeitung. Aber interessierten Sie sich nicht für die Seele? Ach, früher einmal. Mit dieser Nummer läuft mein Abonnement aus. Aber jetzt schlüpfe ich wieder in meine Rolle. Ich bin dabei, mich in einen hinkenden Losverkäufer zu verwandeln. Ich interessiere mich mehr für das Tor von Benfica. Sehr gut. Ich würde gerne ein Los kaufen. Haben Sie ein Los, das mit einer 9 endet? Natürlich habe ich eins. Wissen Sie, 9 ist mein Monat. Ich bin im September geboren. Ah, das ist eine Glücksstunde. Sie werden noch viel Glück haben. Genau, das brauche ich. Aber nicht für die Ziehung, sondern für den heutigen Tag. Ein sehr merkwürdiger Tag für mich. Ich träume, aber ich glaube, wach zu sein. Und ich muss Menschen treffen, die es nur in der Erinnerung gibt. Heute ist der letzte Sonntag im Juli. Die Stadt ist menschenleer. Es hat mindestens 40 Grad im Schatten. Wahrscheinlich ist es ein idealer Tag, um Menschen zu treffen, die es nur in der Erinnerung gibt. Ihr Unbewusstes wird eine Menge zu tun haben an einem Tag wie diesem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Glück. Tut mir leid, aber ich kenne keine Ruhe, da spät rechnen wir das. Kann mir der Herr nicht etwas Genaueres sagen? Ich arbeite erst seit einem Monat als Taxifahrer in Lissabon. Ich kenne die Straßen nicht. Es ist eine Straße, die ich vor 25 und mehr Jahren oft besuchte. Aber wie man hinkommt... Bleiben Sie auf jeden Fall auf der Seite des Kastells. Ich war schweißgebadet. Mein Hemd war klatschnass und klebte an den Schultern und an der Brust. Ich versuchte, das Fenster zu öffnen, aber die Kurbel war kaputt, was meine Beklemmung noch verstärkte. Hören Sie, vielleicht können Sie mir helfen. Mein Hemd ist völlig nass. Ich müsste ein neues Hemd kaufen. Können Sie mir einen Rat geben? Ist Ihnen schlecht? Nein. Wahrscheinlich ist es die Hitze. Die Hitze und ein Anfall von Beklemmung. Hin und wieder schwitzt man aus Angst. Ich sollte ein frisches Hemd anziehen. Heute ist Sonntag. Die Läden sind geschlossen. Aber irgendwo in Lissabon wird man doch ein Hemd kaufen können. Die Zigeuner. Aber sicher, ich habe die Zigeuner vergessen. Hören Sie, mein Freund, Sie bekommen Ihr Hemd. Ich habe ganz vergessen, dass am Sonntag die Zigeuner am Eingang zum Friedhof von Dos Prazeres ihr Zeug verkaufen. Sie verkaufen so gut wie alles. Ich habe bloß das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich dort hinkomme. Ich glaube, ich weiß, wie man hinkommt. Aber zuerst einmal fahren wir über die Rua do Alecrim. Ich möchte einen Sprung in die Brasiliera machen und etwas zu trinken kaufen. Die Zigeuner waren direkt am Eingang des Friedhofs. Sie hatten einen kleinen Markt aufgebaut mit Holzständen und am Boden liegenden Tüchern. Zigeunerin, ich möchte etwas kaufen. Was ist los mit dir, mein Sohn? Hast du die Malaria oder was? Ich weiß nicht, was ich habe, Zigeunerin. Ich weiß nur, dass ich geschwitzt habe, wie ein Pferd. Ich brauche ein sauberes Hemd. Vielleicht sogar zwei. Ich sage dir gleich, was mit dir los ist. Aber zuerst kauf die Hemden, mein Sohn. So kannst du nicht bleiben. Wenn dir der Schweiß auf der Haut trocknet, wirst du krank. Wozu rätst du mir? Zu einem Oberhemd oder zu einem T-Shirt? Ich empfehle dir ein Lacoste-Hemd. Die sind schön kühl. Ein falsches Lacoste-Hemd kostet 500 Escudos, ein echtes 520. Donnerwetter, das kommt mir wirklich billig vor. Aber worin besteht der Unterschied zwischen einem echten und einem falschen? Es wäre dumm, sich ein echtes Lacoste-Hemd zu kaufen. Kauft ihr zuerst ein falsches, das kostet 500. Dann kauft ihr das Krokodil, das kostet 20 und klebt von selbst. Klebt das Krokodil dahin, wo es hingehört und du hast ein echtes Hemd. Außerdem gebe ich dir um 20 Escudos 4 Krokodile, mein Sohn. Dann hast du 3 in Reserve. Denn die Selbstlebenden sind oft nichts wert, sie gehen ab. Das scheint mir ein sehr vernünftiger Vorschlag zu sein. Ich möchte 2 echte Lacoste-Hemden kaufen. Welche Farbe empfiehlst du mir? Himmelblau scheint mir die ideale Farbe für dich zu sein. Und jetzt, mein Sohn, sage ich dir, was mit dir los ist und warum du so erbärmlich schwitzt. Die alte Zigeunerin packte meine linke Hand und begutachtete mit großer Aufmerksamkeit die offene Handfläche. Mein Sohn, hör zu. So geht es nicht weiter. Du kannst nicht auf beiden Seiten leben. Auf der Seite der Wirklichkeit und auf der Seite des Traums. Da bekommst du Halluzinationen. Du bist wie ein Schlafwandler. Und alles, was du berührst, wird zu einem Teil deines Traums. Und auch ich, die ich alt und fett bin und 80 Kilo wiege. Was soll ich tun? Sag es mir. Ich sehe, dass du jemanden besuchen musst. Aber das Haus, das du suchst, gibt es nur in deiner Erinnerung oder in deinem Traum. Du kannst dem Taxifahrer sagen, er soll dich hier absetzen. Auch die Person, die du suchst, ist ganz in der Nähe. Hinter diesem Portal. Sie zeigte in Richtung des Friedhofs. Los, mein Sohn, geh zu dem, der auf dich wartet. Ich dankte ihr, bezahlte den Taxifahrer, ging durch das Portal und betrat den Friedhof. Zu meiner Rechten, direkt neben dem Eingang, in der Nähe des Portals, stand ein kleines Haus. Die Tür war offen. Gestatten Sie, darf ich eintreten? Nur mal weiter. Ich schloss die Augen, um sie an die Finsternis zu gewöhnen. Wir wünschen. Ich sah, dass ganz hinten im Zimmer neben einem riesigen Schrank ein winziges Männchen saß. Es trug eine Brille, eine graue Schürze und auf dem Kopf hatte es eine schwarze Mütze mit einem Plastikschirm wie ein Zugschaffner. Der Friedhof ist geschlossen. Wir machen ja später wieder auf. Jetzt ist Mittagspause. Ich bin der Wächter. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht stören. Seien Sie mir nicht böse. Möchten Sie kosten? Danke. Guten Appetit. Aber wenn Sie erlauben, bleibe ich hier und warte, bis Sie fertig sind. Ansonsten kann ich auch draußen warten. Feijoada, jeden Tag Feijoada. Meine Frau kann nur Feijoada zubereiten. Kommt gar nicht in Frage. Sie bleiben hier im Schatten. Sie werden doch nicht draußen in dieser unerträglichen Hitze warten. Setzen Sie sich. Da Sie so freundlich sind, möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Gestatten Sie, dass ich mein Hemd wechsle. Als ich hierher kam, war ich noch ein Junge. Das war vor 50 Jahren. Ich habe mein Leben damit verbracht, die Toten zu bewachen. Ja. Ohne Brille sehe ich nichts. Genauso wenig wie mit Brille. Der Arzt sagt, es sei ein Katar. Ein Katarakt. Es heißt Katarakt. Katarakt oder Katar. Ist egal. Eine Sauerei ist es auf alle Fälle. Was für eine Idee, zu dieser Uhrzeit und bei dieser Hitze auf den Friedhof zu kommen. Wem fällt sowas ein? Ein Freund von mir ist hier. Wir waren wie Brüder. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Und Sie glauben, dass er sie beantworten wird? Schauen Sie, die Toten sind sehr schweigsam. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen das sage. Ich kenne Sie gut. Ich will es versuchen. Ich möchte etwas verstehen. Er ist gestorben, ohne mir etwas zu erklären. Frauen. Bei solchen Geschichten ist immer eine Frau im Spiel. Ich weiß nicht. Wie hieß er? Tadeusz. Tadeusz Wacław Słowacki. Was für ein Name. Silver. Słowacki. Tadeusz Wacław. Erster Gang rechts, Nummer 4664. Das ist eine Zahl, die man von links nach rechts und von rechts nach links lesen kann. Hat Ihr Freund Sinn für solche Späße? Und ob, er hat sein Leben damit verbracht zu spaßen. Auch mit sich selbst. Ich möchte mir diese Zahl notieren. Ich mag solche Zahlen. Spiele sie beim Lotto. Hin und wieder bringen seltsame Begegnungen wie die unsere Glück. Es war ein bescheidenes Grab. Nicht mehr als ein Stein auf dem Boden. Ich sagte... Hallo, Tadeusz. Da bin ich. Ich bin gekommen, dich zu besuchen. Dann komm näher. Die Wohnung kennst du ja. Ich schloss die Tür, der Korridor lag im Dunkeln. Ich blieb stehen, um aufzuheben, was ich auf den Boden geworfen hatte. Bücher, ein Holzspielzeug, eine kleine Heiligenstatue, einen Mönch aus Kaldasch mit einem riesigen Geschlecht, das unter der Kutte hervorlugte. Im Stolpern bist du gut. Und du darin, Mist zu sammeln. Du hast kein Geld. Kaufst Mönche, denen der Schwanz aus der Kutte schaut. Komm näher, Anastase. Das ist meine alte Wohnung. Du hast hier gegessen, du hast hier geschlafen, du hast hier gefickt. Und jetzt tust du so, als würdest du sie nicht wiedererkennen. Ganz und gar nicht. Ich bin gekommen, um gewisse Dinge zu klären. Du bist gestorben, ohne mir etwas zu sagen. Seit Jahren zerbreche ich mir den Kopf darüber. Jetzt ist der Augenblick gekommen, es zu erfahren. Hast du schon zu Mittag gegessen? Nein. Dann gehen wir essen. Zu Casimiro. Du hast ja keine Ahnung, was dich erwartet. Sarabuyo Amora Dudoru. Das ist sagenhaft. Dafür würde man sogar sein Leben geben. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich weiß nicht einmal, was Sarabuyo ist. Es wird etwas Ungesundes sein. Wie alles, was dir schmeckt. Wahrscheinlich Schweinefleisch. Selbst bei dieser Hitze isst du Schweinefleisch. Aber bevor wir ins Restaurant gehen, muss ich mit dir sprechen. Hier, ich habe eine Flasche Champagner mitgebracht. Inzwischen wird er warm sein, aber wir können Eiswürfel in die Gläser geben. Unterhalten wir uns im Restaurant, sei so gut. Über die Dinge, über die du sprechen willst, unterhält man sich besser in einem Restaurant. Hier beim Champagner sprechen wir lieber über Literatur. Einverstanden. Sprechen wir über Literatur. Was schreibst du gerade? Ein kleines Versepos, die Liebesgeschichte eines Bischofs und einer Nonne. Sie spielt in Portugal des 17. Jahrhunderts. Eine düstere, vielleicht sogar finstere Geschichte. Eine Metapher der Gemeinheit. Was hältst du davon? Wird in deiner Geschichte Sarabuyo gegessen? Auf den ersten Blick scheint es eine Geschichte zu sein, in der Sarabuyo vorkommen muss. Wie dem auch sei, auf dein Wohl. Du hast eine Seele. Ich habe nur einen Körper und das nicht mehr lange. Inzwischen habe ich keine Seele mehr. Jetzt habe ich ein Unbewusstes. Ich habe mir den Virus des Unbewussten geholt. Deshalb war ich imstande, dich zu besuchen. Dann auf das Wohl des Unbewussten. Guten Tag, Herr Casimiro. Ich habe eine Überraschung für Sie. Erkennen Sie diesen Herrn wieder? Nein? Er ist ein alter Freund. Er ist an diesem glühend heißen Tag gekommen, um mich noch einmal zu besuchen, bevor ich zum Teufel gehe. Und ich habe ihn eingeladen, Sarabuyo zu essen. Eine hervorragende Idee. Eine ganz hervorragende Idee. Das Restaurant des Herrn Casimiro war wirklich hübsch. Der Boden war mit rautenförmigen schwarz-weißen Marmorfliesen ausgelegt und an den Wänden befanden sich Kacheln aus der Jahrhundertwende. In der Nähe der Küche ein Papagei. Ich bin froh, dass du mich besucht hast. Wir hätten nicht so auseinandergehen dürfen. Wir hätten uns über diese absurde Geschichte unterhalten sollen. Du hast recht. Tadeusz. Das Geheimnisvollste, das, was mich am meisten beschäftigt, ist das Kärtchen, das du mir am Tag deines Todes geben wirst. Weißt du noch? Du liegst schon fast in Agonie auf deinem Totenbett. Du musst dich schrecklich anstrengen, um zu schreiben. Du schreibst mit der Linken und gibst mir das Kärtchen. Und es ist wirklich ein seltsamer Satz, Tadeusz. Was willst du mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich lag in Agonie. Und außerdem weiß ich nicht, was es für ein Satz war. Nun, der Satz lautet folgendermaßen. Es war ganz allein die Schuld des Herpes Zoster. Ich weiß nicht warum, Tadeusz. Aber diesen Satz habe ich immer mit Isabel in Verbindung gebracht. Deshalb bin ich hier, um über sie zu sprechen. So, die Herren. Brot, Butter und Oliven. Zum Sarabuyu sollte man Rotwein trinken, aber ich weiß das nicht, ob er Ihrem Freund noch schmeckt. Sah auf den ersten Blick widerwärtig aus. In der Mitte des Tellers schwammen die Kartoffeln in gelblichem Fett und rundherum lagen das geschnetzelte Schweinefleisch und der Kuttelfleck. Das Ganze war vollgesogen mit einer dunkelbraunen Soße, die wahrscheinlich mit Wein oder gekochtem Blut zubereitet worden war. Das ist heute mein Ende. Ich werde mich vergiften. Du wirst es nicht bereuen. Iss, Angsthase, und rede keinen Blödsinn. Ein großartiges Gericht. Das gehört zum Besten, was ich in meinem Leben gegessen habe. Ich gebe ihm recht. Also, warum bist du gekommen, Angsthase? Ich habe es dir bereits gesagt. Wegen diesem Kärtchen und Isabel. Hör zu, Tadeusz. Warum hat Isabel sich umgebracht? Warum fragst du nicht sie? Ich weiß nicht, ob ich sie an diesem Julisonntag finden würde. Bei dir hat mir die Zigeunerin geholfen. Ich helfe dir. Hast du sie zu der Abtreibung überredet? Wäre es dir vielleicht lieber gewesen, Angsthase, wenn ein uneheliches Kind mit zwei Vätern zur Welt gekommen wäre? Ich hatte keine Ahnung, dass du was mit Isabel hattest. Ich habe es erst viel später entdeckt. Du hast mich betrogen, Tadeusz. War es nun von dir oder von mir? Ich sagte dir schon, dass du sie selbst fragen musst. Ich weiß es nicht. Das schwöre ich dir. Ich weiß nichts. Du hast ihr den guten Rat gegeben. Jetzt weiß ich es. Aber mit ihrem Tod hat das nichts zu tun. Wenn du wissen willst, warum sie sich umgebracht hat, musst du sie selbst fragen. Und wo finde ich sie? Das ist dir überlassen. Such dir einen Ort aus, hier oder dort. Ihr ist das egal. Hervorragend. Also um 9. Du kannst ihr sagen, dass ich sie heute um 9 in der Casa du Alentejo erwarte. Warum nicht? Herr Casimiro, das geht alles auf meine Rechnung. Kommt gar nicht in Frage. Stell dich nicht so an. Du hast wenig Geld bei dir. Du hast Aceitao mit wenig Geld verlassen. Du bist unter einem Maulbeerbaum gesessen und hattest wenig Geld in der Brieftasche. Ich weiß alles. Hör zu, Tadeusz. Ich muss mich ein Stündchen oder 2 ausruhen. Möchtest du nicht bei mir zu Hause schlafen? Danke, lieber nicht. Ich sehe dich zwar zum letzten Mal, aber trotzdem. Hör zu, ich habe wirklich wenig Geld. Mir reicht eine billige Pension, in der man für 1 Stunde oder 2 ein Zimmer mieten kann. Du kennst bestimmt solche Lokale. Ganz einfach, da gibt es die Pension Isadora. Beruf dich ruhig auf mich, frag nach Isadora. Willst du wirklich nicht bei mir zu Hause schlafen? Wirklich nicht, Tadeusz. Ruhe in Frieden. Ich glaube nicht, dass wir uns noch einmal sehen. Umso besser! Guten Tag. Sind Sie der Chef? Der Chef ist nicht da. Möchten Sie meinen Ausweis sehen? Ihren Ausweis? Und wozu? Oh Gott, ich hielt es für notwendig. Hören Sie, mein Freund, Sie wollen mich provozieren, nicht wahr? Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden zu provozieren. Ich zeige Ihnen nur meinen Ausweis. Sie sind Italiener, 1,75 Meter groß, haben blaue Augen und braune Haare. Interessant, sehr interessant. Darf man erfahren, was Sie wollen? Ich möchte ein Zimmer, was sonst? Ein Zimmer. Und wozu? Um darin zu schlafen. Ich muss mich ein wenig ausruhen. Mein Freund, das ist eine anständige Pension. Wir nehmen hier keine Einzelpersonen. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Sie drücken sich nicht sehr deutlich aus. Nur Personen in Begleitung. Wir wollen hier weder Spanner noch Perverse. Also, wenn das Ihr ganzes Problem ist, hören Sie zu. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, dass ich nur schlafen will. Ich muss mich ein paar Stunden hinlegen und ich hätte gern ein sauberes Bett. Warum suchen Sie sich dann kein gutes Hotel? Hören Sie zu. Es würde zu lange dauern, es Ihnen zu erklären. Aber ich muss den ganzen Tag in Lissabon bleiben und habe nicht sehr viel Geld bei mir. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, dass ich nur ein paar Stunden schlafen will. Außerdem habe ich zu Mittag etwas Schweres gegessen und wenn ich keine Siesta halte, habe ich den ganzen Nachmittag bis zum Abend Sodbrennen. Ich brauche nur etwas Schlaf. Ich will niemand belästigen. Aber warum sind Sie gerade hierher gekommen? Ist Isadora da? Ich möchte Sie sprechen. Sagen Sie ihr, ein Freund von ihr hat mich geschickt. Isadora! Ich hörte schwere Schritte auf dem Gang im oberen Stockwerk. Isadora kam mit der würdevollen Miene einer Internatsdirektorin die Treppe herab. Der Herr muss entschuldigen. Unser Portier ist manchmal etwas ungehobelt. Aber wenn Sie mit mir sprechen wollen, hätten Sie es sofort sagen können. Ich komme von Tadeusz. Er lässt Sie vielmals grüßen. Hören Sie, ich hätte gerne ein Zimmer, um mich ein paar Stunden auszuruhen und ein sauberes Bett. Ich will nur wieder zu Kräften kommen. Ich habe gerade mit Tadeusz Zarabuglio gegessen und halte mich kaum noch auf den Beinen. Außerdem habe ich heute Nacht kein Auge geschlossen, weil der Haushund keine Minute zu bellen aufgehört hat. Und um Mitternacht soll ich jemanden auf der Alcantara-Mole treffen. Mein lieber junger Mann, das hätten Sie mir gleich sagen sollen. Aber warum hat Tadeusz sich nicht mehr sehen lassen? Der Teufel soll ihn holen. Ich weiß es nicht. Er steckt wohl in Schwierigkeiten. Viriata! Viriata! Viriata wird Ihnen sofort das Bett machen. Guten Tag, ich bin Viriata. Ja. Ich komme aus dem Alentejo. Ich habe nur lesen und schreiben gelernt. Meine Mutter ist gestorben, als ich 8 war. Und mein Vater war ein Rohling. Er hat sein Leben lang gesoffen. Ich komme aus Serpa. Als Kind habe ich vor den Stadtmauern von Serpa Schafe gehütet. Ja. Und am heiligen Abend versammelten sich die Hirten in den Häusern, um die traditionellen Lieder zu singen. Wie schön das war. Nur die Männer sangen, die Frauen nicht. Die hörten zu und kochten. Lauter Sachen, die es in Lissabon nicht mehr gibt. Lissabon ist eine elegante Stadt geworden. Stellen Sie sich einmal vor. Gestern bin ich in ein kleines Restaurant hier um die Ecke essen gegangen. Ich wollte Seezunge. Und der Kellner fragt mich... Gegrillt oder mit Bananen? Oder mit Bananen? Mit Bananen, sage ich. Was soll das sein? Das ist eine brasilianische Spezialität. Sagt der Kellner zu mir. Wenn das Fräulein das nicht weiß, sollte es sich informieren. Sollte es sich informieren. Tja. Die Welt ist verrückt geworden. Sie ist voller sonderbarer Dinge. Ein einziges Durcheinander. So, das Bett ist fertig. Will der Herr keine Gesellschaft? Nein, danke, Viriata. Ich will nur schlafen. Ich bin sehr sauber und sehr leise. Danke, aber ich möchte lieber alleine schlafen. Und wenn ich Ihnen den Rücken kratze? Möchten Sie nicht einschlafen, während Ihnen jemand den Rücken kratzt? Danke, Viriata. Du bist wirklich ein braves Mädchen. Verzeih mir, aber heute ist wirklich nicht der ideale Tag, um mir den Rücken kratzen zu lassen. Hör zu, weck mich in 1,5 Stunden auf. Aber vergiss es nicht. Dann bekommst du ein schönes Trinkgeld. Wie viele Buchstaben hat das lateinische Alphabet? Im Halbdunkel sah ich ihn. Meinen Vater. Na? Er sah mich an, als ob er sich über mich lustig machen wollte. Er trug einen Matrosenanzug, war so um die 20 oder etwas älter, aber es war mein Vater. Vater? Was machst du hier? In der Pension Isadora, im Matrosenanzug? Sag mir lieber, was du hier machst. Wir schreiben das Jahr 1932. Ich leiste gerade meinen Militärdienst ab. Aber warum kommst du immer mit so absurden Fragen an? Ich habe den Eindruck, du möchtest mich prüfen. Ich stelle dir solche Fragen, um zu sehen, ob du ein braver Sohn bist. Hör zu, Vater, um dir die Wahrheit zu sagen. Ich mag diese Fragen nicht, diese Prüfungen. Du musst aufhören, mir einfach so, wann es dir passt, zu erscheinen. Du musst aufhören, mich zu verfolgen. Warte! Ich bin hier, weil ich etwas wissen will. Ich will wissen, wie mein Leben zu Ende gehen wird. Du bist der Einzige, der es wissen kann. Du lebst in der Gegenwart. Aber warum hast du es so eilig, es zu erfahren? Du brauchst dich nicht zu beeilen. Das Leben ist, wie es ist. Da lässt sich nichts machen. Lass es bleiben, Vater. Sobald ich die Pension Isadora verlasse, werde ich alles vergessen haben. Aber ich muss es jetzt wissen. Deshalb quäle ich dich. Ist gut, Vater. Wie du willst. Hör zu, mit dir nimmt es ein schlimmes Ende. Kehlkopfkrebs, ein berühmter Hals-Nasen-Uhrenarzt, was für ein Wort, operiert dich, aber meiner Meinung nach kennt er sich höchstens beim Mandeln aus. Von Krebs hat er keine Ahnung, glaube ich. Und dann? Und dann muss ich 1 Monat eine widerwärtige Maschine bedienen, die dir das Blut aus dem Hals saugt, weil die Krankenschwestern des berühmten Professors zu viel zu tun haben. Sie würden dich ersticken lassen, wie einen Hund. Und 1 Monat später führen dir die Ärzte durch die Nase ein Röhrchen in den Magen ein, um dich zu ernähren und sagen, alles in Ordnung, der Patient kann nach Hause gehen, aber gar nichts ist in Ordnung. Ich gehe einen Kaffee trinken und als ich wiederkomme, liegst du im Sterben. Dein Gesicht ist aufgedunsen, blau angelaufen, du bekommst keine Luft, dein Herz schlägt unregelmäßig. Was ist mit meinem Vater los, frage ich. Ihr Vater hat einen Infarkt, sagt der diensthabende Arzt, dieser Stümper. Dann soll ein Kardiologe kommen, sage ich. Der Kardiologe macht ein Elektrokardiogramm und sagt, der Patient hat nichts am Herzen. Mit der Lunge stimmt etwas nicht. Wir müssen röntgen, also bringe ich dich eigenhändig mit dem Krankenwagen in die Röntgenklinik. Denn die Krankenschwestern sind zu beschäftigt, auf eigene Verantwortung. Denn dieser Stümper von diensthabendem Arzt lässt dich nur hinaus, wenn ich die Verantwortung übernehme. Und ich übernehme die Verantwortung und der Röntgenarzt sagt zu mir, ein Röhrchen hat die Speiseröhre ihres Vaters perforiert, das Mittelfell durchstoßen und steckt in der Lunge. Wir brauchen jetzt einen Lungenfacharzt, der auch operiert, sonst stirbt ihr Vater. Ich habe dich gerettet, Vater. Der Lungenfacharzt, den ich sofort rief, machte dir mit einem Skalpell einen Schnitt am Rücken. Die Luft entwich und die Lunge schwoll ab. Und dann? Was ist dann mit mir geschehen? Nun, Vater, dann habe ich wirklich guten Chirurgen gefunden. Er hat die perforierte Speiseröhre nachgebildet Und danach hast du noch 3 Jahre gelebt. 3 ruhige, schöne Jahre. Und dann ist die Krankheit wieder aufgetreten. Diesmal war es eine Metastase. Und so bist du gestorben. Wie? Ich will wissen, ob es ein qualvoller Tod war oder ein sanfter. Du bist abgebrannt. Wie eine Kerze, Vater. Hast dich eines Tages niedergelegt und gesagt, ich bin müde und habe keinen Hunger. Aber du hast nicht gelitten. Und in dem Augenblick, in dem du gestorben bist, hast du mir mit der Hand gewunken, bevor du ins Dunkel getreten bist. Aber es gibt noch eine Geschichte, die du mir erzählen musst. Es gibt nichts mehr. Du bist langsam von Begriff. Ich will wissen, ob du ein braver Sohn warst. Wie du dich dem Arzt gegenüber verhalten hast, der mich operiert hat. Vielleicht hätte ich ihn ohrfeigen sollen, den Burschen. Es wäre mutiger gewesen. Aber ich habe eine Erzählung über das Gespräch geschrieben, das ich mit ihm führte, und er hat mich verklagt. Gräm dich nicht, mein Sohn. Es war besser so. Lieber die Feder gebrauchen als die Fäuste. Gut, dass du mich tröstest, Vater. Deshalb bin ich hier. Weil ich dich und mich beruhigen wollte. Jetzt, da du mir alles erzählt hast, fühle ich mich sehr erleichtert. Etwas solltest du jedoch wissen. Nicht ich wollte dir in diesem Zimmer erscheinen. Dein Wille hat mich gerufen. Du wolltest mich im Traum sehen. Und jetzt bleibt mir nur noch Zeit, dir Adieu zu sagen. Adieu, mein Sohn. Das Zimmermädchen klopft gleich an die Tür. Guten Abend. Der Herr hat genau 1,5 Stunden geschlafen. Bleibt der Herr auch noch heute Nacht? Nein, Miriata, ich muss weg. Ich möchte einen Spaziergang machen. Bei dieser Hitze? Nur ein paar Schritte. Ich möchte ein Bild besuchen. Ein Bild besuchen? Was für eine Idee. Ich habe nie so recht verstanden, was dieses Bild bedeutet. Vielleicht gelingt es mir ja heute, es besser zu verstehen, weißt du? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr Ananasumon. Dieser Park ist eine Wonne. Sogar an einem Tag wie heute ist es kühl. Es war eine gute Idee, hier ein Café aufzumachen. Ja, ja. Wir bieten zwar alkoholische Getränke an, aber die Gäste trinken leider Sumol und Limonade. Ich brauche einen Sumol, weil es meine Verdauung fördert. Alkohol fördert die Verdauung. Sie als Ausländer sollten das wissen. Wieso müsste ich als Ausländer das wissen? Weil die im Ausland alles wissen. Hier in diesem Land wissen die Leute nie etwas. Es sind lauter Analphabeten. Das ist das Problem, die reisen zu wenig. Möchten Sie sich nicht setzen? Naja. Und Sie sind viel gereist. Ich war in Frankreich, in Paris. Und da bin ich nun und serviere Limonaden. Macht es Ihnen keinen Spaß, Limonaden zu servieren? Nun, von Beruf bin ich Barmann. Limonaden. Stellen Sie sich vor, ich war Barmann in Harry's Bar in Paris. Kennen Sie sie? Kenne sie nicht. Limonaden. Sie ist in der Rue Donou, in der Nähe der Oper. Wenn Sie einmal hinkommen sollten, fragen Sie nach Daniel. Er ist der beste Barmann auf der ganzen Welt. Er hat mir alles beigebracht. Stellen Sie einen Alexandre. Sie werden es nicht bereuen. Sie sehen also den Unterschied. Dort gab es 170 verschiedene Whisky-Marken. Harry's war das Quartier General der Engländer und Amerikaner in Paris. Leute, die zu trinken verstehen. Im Gegensatz zu den Portugiesen, die nur Orangenlimonade trinken. Das kann ich Ihnen nicht recht geben. Beim Trinken schlagen sich die Portugiesen recht gut und ab. Beim Wein vielleicht. Aber schauen Sie, eigentlich trinken sie immer nur Wein. Auch Schnaps. Auch beim Schnaps lassen sie sich nicht lumpen. Na ja. Aber mit Cocktails haben sie nichts am Hut. Mal Limonaden. Sie haben nicht einmal eine Ahnung, was ein Cocktail ist. Warum sind Sie dann zurückgekommen? Meine Schwiegermutter ist krank geworden. Eine Lähmung. Meine Frau musste sich um ihre Mutter kümmern und außerdem hat es meiner Frau in Frankreich nie gefallen. Sie hatte schreckliche Sehnsucht nach unseren Würsten und unseren Sardinen. Mit einem Wort, wir haben getan, was wir tun mussten, und da stehe ich nun und serviere Limonaden. Liegt Ihnen das Essen noch im Magen? Ich glaube nicht. Dann darf ich Ihnen vielleicht einen von mir kreierten Drink empfehlen? Sie werden nicht glauben, wer ihn gestern getrunken hat. Raten Sie mal. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Der Präsident der Republik höchstpersönlich. Ich will ja nicht angeben, aber wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Guten Abend, Herr Manel. Stellen Sie vor, er hat mich mit meinem Namen angesprochen. Herr Manel. Wahrscheinlich haben Sie einen guten Geheimdienst. Sie wissen alles. Ganz und gar nicht. Der Präsident der Republik war einmal in Harry's Bar. Er hat ein außergewöhnliches Gedächtnis. Wirklich außergewöhnlich. Ein unfehlbares Gedächtnis ist eine wichtige Eigenschaft für einen guten Politiker. Herr Manel, ich gab ihm also die Hand und habe ihm einen Drink gemixt. Janella Schwerdes Drink. Wollen Sie ihn jetzt probieren? Der Name ist wirklich gelungen. Was sind die Zutaten? Hören Sie, lieber Freund, gewöhnlich ist das Berufsgeheimnis. Aber Sie sind Ausländer und Ihnen sage ich es. 3/4 Wodka, 1/4 Zitronensaft und ein Löffelchen Pfefferminzsirup. Wodka und Zitronensaft binden sich hervorragend und der Pfefferminzsirup sorgt nicht nur für das Aroma, sondern auch für die Farbe, die wegen des Namens wichtig ist. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Grün. Janella Schwerdes. Gut. Ich glaube, ich will den Janella Schwerdes Dream probieren. Eine gute Wahl. Zitronensaft löscht den Durst, Alkohol gibt Kraft und Pfefferminz erfrischt die Eingeweide. Ich schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es spät war. Der Barmann des Museums für antike Kunst kam mit meinem Janella Schwerdes Dream zurück und stellte das Glas mit triumphierendem Ausdruck auf das Tischchen. Wirklich gut. Nicht wahr? Ja, hören Sie, mein Freund, ich habe da ein kleines Problem. Kennen Sie die Museumswärter? Alle? Sie sind alle meine Freunde. Ich bin hier gekommen, um ein Gemälde zu sehen. Aber das Museum wird gleich geschlossen. Ich möchte das Gemälde unbedingt sehen. Aber 10 Minuten reichen mir nicht. Könnten Sie einen der Wärter fragen? Ich kann es versuchen. Was für ein Gemälde ist es denn? Die Versuchung des heiligen Antonius. Haben Sie es noch nie gesehen? Ich habe es schon dutzende Male gesehen. Warum wollen Sie es dann noch einmal sehen? Aus einer Laune heraus. Sagen wir, es ist eine Laune. Dann ist alles in Ordnung. Ich habe Verständnis für Launen aller Art. Launen und Alkohol sind meine Stärke. Glauben Sie, dass sich der Wärter mit einem Trinkgeld ließe? Das halte ich für nicht sehr elegant. Ich betrat den Saal. Sehr enttäuscht stellte ich fest, dass ich nicht allein war. Vor der Versuchung stand ein Kopist mit Staffelei und Leinwand und arbeitete. Wenn Sie das Bild sehen wollen, müssen Sie sich beeilen. Das Museum wird gleich geschlossen. Man hat mir erlaubt, noch eine Stunde zu bleiben. Der Wärter war sehr freundlich. Die Wärter in diesem Museum sind alle sehr freundlich. Wissen Sie das nicht? Kopieren Sie das Bild. Ich kopiere nur ein Detail. Er kopierte ein Detail der rechten Seite. Einen fetten Mann und eine alte Frau, die auf dem Rücken eines Fischs über den Himmel reiten. Die Leinwand, die er bemalte, war mindestens 2 Meter breit und 1 Meter hoch. Aber was machen Sie da? Was machen Sie da? Ich kopiere ein Detail. Sehen Sie das nicht? Ich kopiere ein Detail. Ich bin Kopist und kopiere Details. Ich habe noch nie ein derart vergrößertes Detail aus einem Gemälde Boschs gesehen. Es ist monströs. Mag sein, aber manchen gefällt's. Hören Sie, entschuldigen Sie meine Neugier, aber ich verstehe nicht, warum Sie so etwas machen. Das ist doch unsinnig. Mein lieber Freund, das Leben ist merkwürdig. Außerdem ist dieses Bild an und für sich merkwürdig. Ruft merkwürdige Dinge hervor. Sind Sie ein Experte, ein Kunstkritiker? Nein, nur ein Liebhaber. Es ist ein Bild, das mich fasziniert. Ich betrachte dieses Bild seit 10 Jahren. Ich arbeite seit 10 Jahren daran. Entschuldigen Sie, aber das kommt mir wirklich merkwürdig vor. Mir auch. Diese Geschichte hat vor genau 10 Jahren begonnen. Ich hatte einen Kurs an der Kunstakademie besucht. Immer schon gerne gemalt. Aber ich hatte nichts zu malen. Mit einem Wort, mir fehlte die Inspiration. Ohne Inspiration gibt es keine Malerei. Tja, Malerei ohne Inspiration ist nichts. Und da ich keine Inspiration besaß, kam ich jeden Sonntag hierher ins Museum und machte mir einen Spaß daraus, ein Bild zu kopieren. Eines Sonntags begann ich, ein Detail dieses Bildes zu kopieren. Ich begann, den Rochen zu malen, weil ich auf die Idee gekommen war, das Bild an ein Restaurant zu verkaufen. Es ist ein großartiges Restaurant. A Fortaleza. Man isst dort einen gedämpften Hunger. Einfach göttlich. Also, was ist mit dem Rochen? Gut. Ich malte gerade den Rochen. Ich war fast fertig. Die Kopie war sehr gut geworden, als in genau dem Augenblick ein Ausländer, der mir beim Arbeiten zugesehen hatte, auf mich zukam. Ich möchte Ihr Bild kaufen. Dieses Bild ist... Ich zahle im Dollar. Dieses Bild ist für das Restaurant A Fortaleza. Tut mir leid. Nein, nein, nein, tut mir ebenfalls leid. Aber dieses Bild haben Sie für meine Ranch in Texas gemalt. Now, in meinem Haus hängt kein einziges Bild. Und ich bin verrückt nach Bosch. Ich will dieses Bild für mein Haus. So hat diese Geschichte begonnen. Ich verstehe nicht ganz. Wie geht diese Geschichte weiter? Ganz einfach. Der Texaner hat immer mehr Bilder bestellt. Lauter Details. Er wollte riesige Detailkopien der Versuchung. Und ich begann, Details zu kopieren. Das Haus des Texaners ist voller 2 Meter breiter Detailgemälde. Sie kennen dieses Bild also in- und auswendig. Wie meine Westentasche. Sehen Sie zum Beispiel, was ich gerade male. Gestatten Sie, dass ich es Ihnen sage. Dieser Fisch ist eine Schleie. Auf dem Rücken der Schleie reiten diese beiden Figuren dem Teufel entgegen. Sehen Sie nicht, diese beiden treffen gleich den Teufel. Sie sind unterwegs, um irgendwo Schweinereien zu machen. Bosch hatte eine perverse Fantasie. Er hat diese Fantasie dem armen heiligen Antonius zugeschrieben. Aber der Maler hat sich all die grässlichen Dinge einfallen lassen, das ist ganz klar. Der heilige Antonius war ein einfacher Mensch. Aber er wurde in Versuchung geführt. Der Teufel hat ihm diese perversen Dinge eingeflüstert. Bosch malte den Sturm, der in der Seele des Heiligen losgebrochen war. Er malte ein Delirium. Und trotzdem wurden diesem Bild früher wundertätige Kräfte nachgesagt. Haben Sie das nicht gewusst? Nein. Das Bild hing im Krankenhaus der Bruderschaft des heiligen Antonius in Lissabon. Vor allem Menschen mit Hautkrankheiten wurden eingeliefert. Geschlechtskrankheiten und das schreckliche Feuer des heiligen Antonius. Inzwischen hat die Krankheit einen wissenschaftlichen Namen. Es ist ein Virus. Er heißt Herpes Zoster. Herpes Zoster. Warum wissen Sie das alles? Sie dürfen nicht vergessen, dass ich seit 10 Jahren an diesem Bild arbeite. Für mich besitzt es keine Geheimnisse mehr. Dann erzählen Sie mir von diesem Virus. Herpes ist ein wenig wie Reue. Sie schlummert in uns. Und eines Tages wird sie wach und beginnt zu nagen. Danach klingt sie wieder ab, weil es uns gelungen ist, sie zu besänftigen. Aber sie ist immer in uns. Gegen Reue ist nichts zu machen. Bleiben Sie noch? Nein, ich glaube nicht. Ich nehme am Caix du Sodre einen Zug nach Cascais. Niederschlag. Anschlag und gleichzeitig eine Art Seil? Was könnte das sein? Wie viele Buchstaben? Drei. Tau! Es wird Tau sein! Donnerwetter. Tau! Warum bin ich nicht drauf gekommen? Es ist schwierig, Kreuzworträtsel zu lösen, wenn sie einem solche Fallen stellen. Es ist immer schwierig. Ich war mal in der Schweiz. Apropos, sind Sie Schweizer? Schweizer? Wie kommen Sie darauf? Ich bin Italiener. Aber eigentlich sind Sie Portugiese. Sie leben schon lange hier, nicht wahr? Nein, aber wahrscheinlich habe ich einen portugiesischen Vorfahren, den ich nicht kenne. Ich glaube, Portugal ist in meinem genetischen Code eingeschrieben. Ja. Ist dieses Zeug mit den Zeichen darin, den Plus- und Minuszeichen, nicht wahr? Mehr oder weniger. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht genau, was der genetische Code ist. Ich glaube, es ist der Charakter. Es kommt mir einfacher vor, ihn als Charakter zu bezeichnen. Charakter? Ist ein Wort, das mir gefällt. Meine Frau sagt immer, ich habe einen guten Charakter. Was meinen Sie? Ich glaube, Sie haben einen hervorragenden Charakter. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Guten Abend. Ich bin gekommen, um das Haus zu sehen. Ich wollte das Haus besichtigen, sofern ich Sie nicht störe. Mein Haus? Nein, nicht Ihr Haus, das große Haus. Die Villa. Das Haus beim Leuchtturm. Ich bin extra aus Lissabon gekommen. Schauen Sie, da steht das Taxi. Das Haus ist geschlossen. Sind Sie die Portiersfrau? Nein. Ich bin die Frau des Leuchtturmwärters, aber wenn ich Zeit habe, kümmere ich mich auch um die Villa, lüfte und mache sauber. Die Besitzer kümmern sich nicht darum. Sie leben im Ausland. Sie sind Araber. Araber? Dieses Dorf wird ausverkauft. Wissen Sie nicht, dass die Ausländer alles kaufen? Nun lassen Sie die Villa einstürzen, um dann ein Hotel bauen zu können. Und stürzt sie wirklich ein? Als es im April den Sturm gab, ist das Dach heruntergefallen. Zwei Zimmer sind jetzt abgedeckt. Genau deshalb bin ich gekommen, um das Haus zu sehen, bevor es einstürzt. Ich weiß nicht recht, wie ich es Ihnen erklären soll, aber ich habe ein Jahr in diesem Haus gewohnt. Vor vielen Jahren, als Sie noch nicht da waren. Hm. Zeigen Sie mir nun das Haus oder nicht? Natürlich. Aber wir müssen uns beeilen. Ich muss das Abendessen fertig machen. Ich erkannte sofort den Geruch des Hauses. Eine Mischung aus Schimmellack und Mahagoni. Ein Geruch, den nur dieses Haus besaß. Und die Erinnerung kehrte zurück. Ich sah das Klavier. Entschuldigen Sie, aber ich muss etwas spielen. Ich beeile mich, schon weil ich eigentlich gar nicht spielen kann. Ich erinnerte mich an die Nächte, als ich oben in meinem Zimmer war und den Nocturnos von Chopin lauschte. Es waren einsame Nächte. Das Haus lag im Nebel. Ich schrieb und fragte mich, warum ich schrieb. Meine Geschichte war eine alberne Geschichte, eine Geschichte, die keine Lösung hatte. Wie war ich bloß auf die Idee gekommen, so eine Geschichte zu schreiben? Warum schrieb ich sie ausgerechnet hier? Und ich wusste es nicht. Ahnte es jedoch. Ich weiß nicht, warum. Ich ahnte, dass man Geschichten wie diese nicht schreiben sollte. Denn es gibt immer jemanden, der danach die Fiktion nachahmt, dem es gelingt, sie in Wirklichkeit zu verwandeln. Und so geschah es tatsächlich. Meine Geschichte verwandelte sich in Fleisch und Blut. Und ich musste diese alberne Geschichte noch einmal erleben. Aber diesmal in Wirklichkeit, diesmal waren die Figuren aus Fleisch und Blut. Diesmal entwickelte sich meine Geschichte Tag für Tag und ich verfolgte sie auf dem Kalender so begierig, dass ich sie hätte voraussagen können. War es ein gutes Jahr? Es war ein verhextes Jahr. Ein Zauber hat es mir verdorben. Der Herr glaubt an Zauberei? Oh, ich glaube daran. Zumindest an bestimmte Zaubereien, wissen Sie? Man darf den Dingen nicht vormachen, wie sie sich zu ereignen haben. Sonst passieren sie wirklich. Durch das Fenster sah man den Leuchtturm. Mein Mann ist dort oben. Wahrscheinlich eingeschlafen. Um diese Zeit ist nichts zu tun. Wissen Sie, was ich früher mit dem Leuchtturm machte? Der Leuchtturm hat drei Scheinwerfer, die abwechselnd blinken. Einen weißen, einen grünen und einen roten. Ich spielte mit den Scheinwerfern. Ich hatte ein Lichtalphabet erfunden und unterhielt mich mit Hilfe des Leuchtturms. Und mit wem unterhielten Sie sich? Nun, ich unterhielt mich mit gewissen unsichtbaren Wesen. Damals schrieb ich gerade eine Geschichte. Ich unterhielt mich mit Gespenstern. Großer Gott, der Herr hat den Mut, sich mit Gespenstern zu unterhalten. Ich hätte es niemals tun dürfen. Ich würde niemandem raten, sich mit Gespenstern zu unterhalten. Das ist etwas, was man nicht tun soll. Aber hin und wieder geht es nicht anders. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Geben Sie Acht, die Schwelle. Vielen Dank. Ich ging die Treppe zum Casa do Alentejo hinauf und gelangte in einen geräumigen Patio in arabischem Stil. Es war ein Raum von grotesker Schönheit und erst jetzt begriff ich, warum ich das Treffen mit Isabel ausgerechnet hier vereinbart hatte, weil es ein grotesker Ort war. Guten Abend. Sind Sie ein Mitglied? Und der Herr? Ist der Herr ein Mitglied? Ich nicht. Ich... Dieses Haus ist Mitgliedern vorbehalten. Ich bin der Maître. Aber Sie haben gut daran getan, hereinzukommen. Ich war den ganzen Tag allein hier drinnen. Endlich sehe ich ein menschliches Gesicht. Ich bin hier um 9 verabredet. Es war eine dumme Idee. Ich bin kein Mitglied und war noch nie zuvor hier. Und die Person, die herkommen soll, gehört meiner Erinnerung an. Kein Problem. Das passt hervorragend hierher. Dieser Club ist nur eine Erinnerung. Vor langer Zeit, als Sie noch gar nicht geboren waren, kamen alle mit Ihren ausländischen Freunden zum Billardspielen her. Spielen Sie gerne Billard? Ja. Warum machen wir dann keine Partie? Einverstanden. Oh, Sie sind ein Profi. Da habe ich mich auf etwas Schönes eingelassen. Endlose Nachmittage und Abende habe ich hier allein verbracht. Und allein gespielt. Das ist mein Leben. Ich begriff, dass ich mich in eine schwierige Situation gebracht hatte. Erlauben Sie mir eine Karambolage? Nur das Tuch dürfen Sie nicht zerreißen. Sonst müssen Sie es bezahlen. Gut, dann versuche ich es also. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Reden Sie, bitte. Diese Partie ist eine Wette wert. Ich habe eine Flasche Portwein hier, Jahrgang 52. Außerdem glaube ich, es ist an der Zeit, sie zu öffnen. Wenn der Herr gewinnt, spendiere ich sie. Wenn er verliert, spendiert der Herr sie. Ich rechnete schnell nach, was ein Portwein Jahrgang 52 kosten mochte. Trauen Sie sich nicht? Aber natürlich. Die unmögliche Bahn, die meine Kugel auf dem Tisch durchlaufen musste, war identisch mit der Bahn, die ich an diesem Abend, in dieser Nacht durchlief. Und so schloss ich eine Wette mit mir selbst ab. Und ich dachte, wenn es mir gelingt, taucht Isabel auf. Wenn nicht, sehe ich sie nie wieder. Gut. Trinken wir ein Glas, bevor Sie es versuchen. Wissen Sie, ich habe 2 Wetten abgeschlossen. Eine wirkliche mit Ihnen und eine im Geist mit mir selbst. Trinken wir auf meine im Geist abgeschlossene Wette, wenn es Ihnen nichts ausmacht. auf ihre im Geist abgeschlossene Wette. Noch ein Schluck. Ich glaube, der Augenblick erfordert noch einen Schluck. Arbeiten Sie schon lange hier? 5 Jahre. Ich habe mein ganzes Leben unter reichen Leuten verbracht. Es ist öde, immer unter Reichen zu leben und selbst nicht reich zu sein. Denn man nimmt ihre Mentalität an, passt aber nicht zu ihnen. Ich hätte auf jeden Fall die Mentalität, um als Reicher zu leben, aber mir fehlen die Mittel. Ich habe nur die Mentalität. Ich glaube, das reicht in der Tat nicht. Diesen Wein trinke ich auf jeden Fall Ihnen zum Trotz. Ich habe immer die Reichen zu wichtig genommen, wie es ihnen ging, ob sie gut bedient wurden, ob sie gut aßen, ob sie gut tranken. Was für ein Schwachsinn. Die Reichen werden immer gut bedient, essen immer gut, trinken immer gut. Aber jetzt ändere ich meine Haltung, meine Mentalität. Sie sind reich und ich nicht. Das muss ich mir einprägen. Ich habe nichts mit Ihnen gemein. Das nennt man Klassenbewusstsein. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist etwas Politisches. Und von Politik verstehe ich wenig. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Entschuldigen Sie meinen Gefühlsausbruch. Es gibt nichts, wofür Sie sich entschuldigen müssten. Es tut immer gut, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das entgiftet. Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich habe mich für einen von Ihnen gehalten und Ihre Partei gewählt. Aber jetzt ist das Spiel aus. Ich ändere mein Wahlverhalten jetzt, wo ich Klassenbewusstsein besitze. Meinen Sie, dass ich es wirklich habe? Aber ja. Übertreiben Sie nicht, dieser Wein ist sehr stark. Und für meinen Stoß brauche ich schnelle Reflexe. Der Rest ist der Preis für den Sieger. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit für Sie, Ihren Stoß zu versuchen. Wir standen auf und ich spürte, dass ich unsicher auf den Beinen war. Ich nahm mein Kö, rieb die Spitze mit Kreide ein. Meine Hand zitterte leicht. Sie haben gewonnen. Entschuldigen Sie mich. Ich wischte mir mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und dachte, dass es vielleicht an der Zeit wäre, noch einmal das Hemd zu wechseln. Draußen ist eine Dame. Sie sagt, sie sei Frau Isabel. Das ist der Mond der Dichter. Das ist die ideale Nacht, um sich Geschichten anzuhören. Es war wirklich eine wunderbare Nacht, die etwas Sinnliches und Magisches hatte. Alles war reglos, als sei es verzaubert. Möchten Sie eine hören? Und warum sollte ich mir eine Geschichte anhören? Oh, es gibt einen ganz einfachen Grund. Es ist eine Vollmondnacht. Ihre Seele ist einsam und hat Sehnsucht. Und eine Geschichte könnte sie fröhlich stimmen. Ich habe den ganzen Tag Geschichten gehört. Ich glaube nicht, dass ich noch welche gebrauchen kann. Eine Geschichte kann man immer brauchen. Aber warum sollten gerade Sie mir eine Geschichte erzählen? Weil ich Geschichten verkaufe. Ich bin Geschichtenverkäufer. Das ist mein Beruf. Das verstehe ich nicht. Ich bin gescheiterter Schriftsteller. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe Sie wirklich nicht. Nun, ich habe Medizin studiert, promoviert und angefangen, meinen Beruf auszuüben. Aber ich langweilte mich mit meinen Patienten. Ihre Fälle interessierten mich nicht. Mich interessierte vielmehr, an meinem Schreibtisch zu sitzen und Geschichten zu schreiben. Ich habe nämlich eine blühende Fantasie. Und wenn sich meine Fantasie entfesselt, kann ich fast nicht mehr leben. Ich beginne zu schwitzen. Ich fühle mich schlecht, bin unruhig und durcheinander. Ich sitze da und denke an meine Geschichten. Nichts anderes hat mehr Platz. Und dann? Und so begann ich, in der Stadt herumzuwandern und Geschichten zu erzählen. Und jetzt verdiene ich mir damit meinen Lebensunterhalt. Ich schenke Ihnen den Mond dieser Nacht. Und ich schenke Ihnen die Geschichte, die Sie gern hören würden. Ich würde jetzt wirklich gern eine hören. Aber bitte, es darf keine sehr lange Geschichte sein. Ich habe gleich eine Verabredung auf der Mole von Alcantara. Ich wollte Sie um eine Information bitten. Ich glaube, ich muss die Person, mit der ich verabredet bin, zum Abendessen einladen. Vielleicht können Sie mir sagen, ob es in Alcantara ein vernünftiges Restaurant gibt. Und ob, mein Herr? Genau gegenüber der Mole. Ich glaube, es ist postmodern. Postmodern? In welcher Hinsicht postmodern? Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Es ist ein Restaurant mit vielen Spiegeln und undefinierbarer Küche. Mit einem Wort, es ist ein Lokal, das mit der Tradition gebrochen hat, indem es die Tradition weiterführt. Meiner Meinung nach besteht genau darin die Postmoderne. Ich glaube, das ist der richtige Ort für meinen Gast. Also, was kostet eine Ihrer Geschichten? Das hängt vom Genre ab. Ich habe eine ziemlich sentimentale Geschichte. Sentimentale Geschichten will ich keine. Mein heutiger Tag war eher zu sentimental. Dann hätte ich eine sehr lustige Geschichte, bei der man sich totlacht. Kann ich auch nicht gebrauchen. Ich habe keine Lust, mich totzulachen. Sie sind aber schwierig. Hören Sie, fahren Sie fort, mir Ihre Ware anzubieten und nennen Sie mir die Preise. Ich habe eine Traumgeschichte um 200 Escudos. Eine wirklich wahnwitzige Geschichte. Um Himmels Willen, nichts Wahnwitziges. Mein Tag war wahnwitzig genug. Dann habe ich noch ein Märchen für Kinder um 300 Escudos. Es ist eine schöne, etwas melancholische Geschichte. Und das Ende rührt zu Tränen. Ist gut, mein Freund. Vielleicht habe ich heute Nacht Lust, ein wenig zu weinen. Ich betrachtete den Mond, zündete mir eine Zigarette an und der Geschichtenverkäufer begann, seine Geschichte zu erzählen. Ich bin Maria Sinja. Sie haben doch nicht zufällig etwas gegen Maria Sinjas? Ist sie mad? Nein, das glaube ich nicht. Er ist nur fröhlich. Keine Homosexuelle wie Mary? Ist Ihr Freund Engländer? Engländer halte ich nicht aus. Sie sind ja so langweilig. Nein, er ist Portugiese, hat aber in Südafrika gelebt. Er spricht gerne Englisch. Er ist ein Dichter. Das ist jedenfalls die Weinkarte. Die Tageskarte habe ich komplett hier in meinem Köpfchen. Später, wenn es soweit ist, sage ich euch, was es gibt. Vorerst lasse ich euch allein, Caballeros. Was ist das für ein Lokal? Es wurde mir empfohlen. Es scheint ein postmodernes Lokal zu sein. Entschuldigen Sie, wenn ich es Ihnen sage, aber möglicherweise sind Sie nicht ganz unschuldig an all dem. Ich meine, an der Postmoderne. Das verstehe ich nicht. Nun, ich dachte an die Avantgarde. Ich verstehe noch immer nicht. Nun, wenn man es recht betrachtet, war es die Avantgarde, die die Dinge aus dem Gleichgewicht gebracht hat. So etwas hinterlässt Spuren. Aber hier ist alles so gewöhnlich. Wir waren elegant. Das denken Sie. Aber ich stimme Ihnen nicht zu. Der Futurismus zum Beispiel war gewöhnlich. Er mochte Lärm und Krieg. Ich würde sogar sagen, Ihre futuristischen Oden haben etwas Gewöhnliches an sich. Deshalb wollten Sie mich sehen. Um mich zu beleidigen? Eigentlich wollte nicht ich Sie sehen, sondern Sie wollten mich sehen. Nun, ich habe Ihre Botschaft erhalten. Das ist stark. Heute Morgen habe ich ruhig unter einem Baum in Azeitao gesessen und gelesen. Sie haben mich zu sich gerufen. Sind Sie zufälligerweise etwas egozentrisch? Natürlich. Aber was soll man machen? Alle Dichter sind egozentrisch. Und mein Ego hat ein ganz besonderes Zentrum. Übrigens, wenn ich Ihnen sagen wollte, wo sich dieses Zentrum befindet, wüsste ich es nicht. Über das, was Sie mir gerade sagen, habe ich mir einige Gedanken gemacht. Ich habe mein Leben damit verbracht, mir über Sie Gedanken zu machen. Und jetzt habe ich genug davon. Genau das wollte ich Ihnen sagen. Haben Sie sich nicht wohlgefühlt in meiner Gesellschaft? Nein, sie war sehr wichtig. Aber sie hat mich beunruhigt. Ja, sagen wir, sie hat mich beunruhigt. Hören Sie, glauben Sie nicht, dass die Literatur genau das tun muss, beunruhigen? Was mich anbelangt, so habe ich kein Vertrauen in eine Literatur, die das Gewissen beruhigt. Ich auch nicht, aber schauen Sie, ich bin selbst schon unruhig genug. Ihre Unruhe gesellt sich zu meiner und verursacht Angst. Mir ist Angst lieber als ein fauler Frieden. Wie kann man einen Wein aussuchen, ohne das Essen ausgesucht zu haben? Möchten Sie bestellen? Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir gerne ein Glas trinken, bevor wir bestellen. Wir haben Durst. Und außerdem möchten wir anstoßen. Kein Problem für mich. Die Küche ist bis um 2 geöffnet, wie die Herren wünschen. Auf das kommende Jahrhundert. Das habt ihr wirklich nötig. Dies war mein Jahrhundert. Und ich bin ganz gut mit ihm zurechtgekommen. Aber wer weiß, was für Probleme ihr mit dem haben werdet, das vor der Tür steht. Wer ihr? Ihr? Ihr alle? Die ihr jetzt lebt? Wir Menschen der Jahrhundertwende? Probleme haben wir genug. Wir haben es wirklich nötig, darauf anzustoßen. Ich möchte auf den Sardosismus trinken. Auf unseren Hang zur Nostalgie. Heute gibt es keine Sardosisten mehr. Dieses Land wird furchtbar europäisch. Sie sind Europäer. Sie sind der europäische Schriftsteller der Literatur des 20. Jahrhunderts. Entschuldigen Sie. Wo ich doch nie aus Lissabon hinausgekommen bin. Ich blieb still und ruhig im Haus meiner Tante. Bequem. Wirklich bequem. Nun ja, vielleicht war ich ein wenig feig. Aber lassen Sie sich sagen, dass die Feigheit die mutigsten Texte dieses Jahrhunderts hervorgebracht hat. Denken Sie zum Beispiel an Kafka. Er war auch ein wenig feig. Sein ganzes Tagebuch hat einen Unterton von Feigheit. Aber was für ein Mut, so ein Buch zu schreiben. Sie wissen ja, dieses wunderbare Buch über die Schuld. Der Prozess. Sie meinen wohl den Prozess. Ja, natürlich. Das ist das mutigste Buch unseres Jahrhunderts. Es hat den Mut zu behaupten, dass wir alle schuldig sind. Wessen schuldig? Was heißt wessen? Dass wir geboren worden sind, vielleicht. Und wegen der Dinge, die danach passiert sind. Wir sind alle schuldig. Gut, Caballeros, jetzt die Tageskarte. Es ist eine poetische Karte. Aber die Nouvelle Cuisine verlangt nach Poesie. Am I also to blame for the Nouvelle Cuisine? Die Nouvelle Cuisine ist wirklich etwas Grauenhaftes, mit dem Sie nichts zu tun haben. Sie haben recht. Was gibt es als Hauptspeise? Wir haben einen tragisch-maritimen Barsch, eine intersektionistische Seezunge, Aale aus der Gafeira Laguna auf Delfinart und Stockfisch à la Hoca. Entschuldigen Sie, wenn ich das Thema wechsle, aber ich hätte gern, dass Sie mir von Ihrer Kindheit erzählen. Das ist das Geheimnisvollste in Ihrem Leben. Wie war es mit Ihrer Mutter? Sie waren ihr sehr verbunden. Ihre Kritiker, manche zumindest, gehen sogar so weit, Ihnen eine Art Ödipus-Komplex zu unterstellen. Ach, was? Wir hatten ein sehr heiteres Verhältnis. Hören Sie, ich habe zugelassen, dass alle dachten, ich hätte eine geheimnisvolle Kindheit. Aber das sind Märchen, glauben Sie mir, nur um die Kritiker in die Irre zu führen. Ich halte sie für dermaßen indiskret, dass ich mich lieber von Anfang an über sie lustig gemacht habe. Sie sind ein Lügner, ein großer Lügner. Vielleicht haben Sie sogar Ihre Kritiker getäuscht. Aber wenn Sie jetzt auch mich täuschen wollen, heißt das, dass Sie sich nicht an die Regeln halten. Sie können ruhig glauben, dass ich nicht aufrichtig bin. Meine Gefühle entstehen nur durch eine wahrhaftige Fiktion. Das war schon immer meine Überzeugung. Sie übertreiben. Das ist jetzt eine zweifache Lüge. So geht das nicht. Es geht. Und wie es geht. Es kommt einzig und allein darauf an, etwas zu spüren. Ja. Ich bin auch davon überzeugt. dachte sogar immer, sie hätten Dinge gespürt, die normale Menschen nicht zu spüren imstande sind. Sie sind ein Zauberer. Und genau deshalb bin ich hier und habe den Tag so verbracht, wie ich ihn nun eben verbracht habe. Und sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Sie den Tag verbracht haben? Das kann ich nicht sagen. Ich fühle mich ruhiger, leichter. Genau das haben Sie gebraucht. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Eine Nachspeise? Ihr Freund ist ein wenig deprimiert. Er schaut düster drein, der Ärmste. Er ist Engländer, nicht wahr? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass er Portugiese ist. Verlieren nicht auch Sie die Nerven, Caballero? Sie kommen mir müde vor. Möchten Sie mich ein Stück begleiten? Gerade dachte ich, dass ich ein wenig Luft schnappen sollte. Heute war ein langer, ein endloser Tag. Ich gehe bis ans Ende der Mole. Möchten Sie mich nicht begleiten? Gewiss, ich komme mit. Eine milde Gabe. Ich habe nur Geld aus meiner Zeit. Vielleicht können Sie mir helfen. 100 Escudos. Mehr habe ich nicht. Ich bin blank. Aber der Schein ist hübsch, finden Sie nicht? Danke. Hier, können Sie alte Lieder spielen? Ich kann Lisboa Antiga. Ich kenne alle Fados. Vielleicht auch noch ältere, solche aus den 30er Jahren. Sie müssten sich erinnern, so jung sind Sie ja auch nicht. Vielleicht. Spielen Sie leise und folgen Sie uns in ein paar Metern Abstand. Einmal habe ich zu dieser Musik mit meinem Liebchen getanzt. Aber das weiß niemand. Sie konnten tanzen? Ich war ein ausgezeichneter Tänzer. Ich habe mir das Tanzen selbst beigebracht, mit Hilfe eines Büchleins, der moderne Tänzer. Spät am Abend, wenn ich aus dem Büro heimkam, tanzte ich ganz allein und schrieb Gedichte und Briefe an mein Liebchen. Sie haben sie sehr geliebt. Sie war die Zugfeder meines Herzens. Schauen Sie den Mond an. Genau denselben Mond habe ich mit meinem Liebchen betrachtet, wenn wir an Bukudubishbu spazieren gingen. Ist das nicht merkwürdig? Gut, bei dieser Bank haben wir uns getroffen und bei dieser Bank verabschieden wir uns. Sie müssen müde sein. Sie können diesem armen Mann sagen, er kann gehen. Ich ging zu dem Ziehharmonikaspieler, um ihm zu sagen, dass wir seine Musik nicht mehr brauchten. Der Alte wünschte mir eine gute Nacht, ich drehte mich um und erst jetzt bemerkte ich, dass mein Gast verschwunden war. Rund um das Landhaus herrschte Stille. Eine kühle Brise war aufgekommen, die die Blätter des Maulbeerbaums streichelte. Gute Nacht. Oder besser, adieu. Wem oder was sagte ich adieu? Ich wusste es nicht recht. Aber genau das wollte ich laut sagen. Adieu und allen eine gute Nacht. Ich legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Mond. Lissabonner Requiem. Eine Halluzination von Antonio Tabucchi. Aus dem Italienischen Karin Fleischhandel. Bearbeitung Fabian von Freier. Es sprachen Wolf-Dietrich Sprenger, Lutz Schmidt, Daniel Brühl, Rudolf-Jürgen Bartsch, Axel Gottschick, Wiltrud Fischer, Manfred Zapatka, Herbert Schäfer, Rainer Hohmann, Reinhard Schulat, Christine Heiß, Simon Roden, Matthias Hase, Hans-Jörg Krumpholz, Tom Zahner, Justus Fritsche, Elisabeth Scherer, Matthias Ponier, Bernd Kuschmann, Hajo Förster und Alexander May. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Anne Efferts. Musik 440 Hertz. Regieassistenz Ulrike Weck. Regie Fabian von Freier. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.